Let's go. Ja, wunderschönen guten Abend. Die Sommerpause ist zu Ende. Rainer. Herzlich willkommen und wir haben lange Pause gemacht und herzlich willkommen zur Folge 25. 25, ey. Und wir haben gerade ein paar technische Probleme gehabt. Wir wollten das Ganze livestreamen. Jetzt haben wir auf Krampf, machen wir nochmal Oldschool für euch das Video bei mir als Kanalmitgliedschaft und bei Rainer auf seinem YouTube-Kanal. Und aber ansonsten werden wir es demnächst live machen. Wir haben Probleme gehabt. Wir haben es nicht hingekriegt gerade, wir Idioten. Ja, wir sind einfach zu... Ich wollte jetzt zu dämlich sagen, aber... Sag es doch, dass wir zu doof sind. Also es ist... Ja, es hat nicht funktioniert. Aber Sommerpause ist zu Ende und ich habe sehr viele Rainer. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich habe wirklich sehr viele Nachrichten bekommen. Ey, wann endet endlich diese Sommerpause? Oh, hör auf. Ja, ich auch. Wir hatten gerade die erste Woche Pause. Da kamen schon die ersten Nachrichten. Wann macht ihr weiter? Haben das natürlich, das muss man auch ganz ehrlich sagen, es war nicht lange geplant, diese Sommerpause zu machen, sondern sie war sehr kurzfristig. Ja. Weil wir termintechnisch war Rainer sehr stark ausgebucht und meine Wenigkeit. Und dann war meine Idee... dass ich zu Rainer gesagt habe, ey komm, lass uns mal bitte eine Sommerpause machen, damit wir unseren Kram nebenbei noch irgendwie erledigen können und dann uns wieder gepflegt auf das Podcast konzentrieren können. Deswegen haben wir für viele, die es nicht mitbekommen haben, kurzfristig eine Sommerpause einberufen. Jetzt ist sie aber vorbei. Jetzt ist sie vorbei und ich war da auch total dankbar drüber, dass wir die Sommerpause machen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Weil ich schon am Überlegen war, wie kriegen wir das alles hin, Alter? Aber wir haben alles in den Griff gekriegt und ich glaube, wie die meisten wissen die auch, worum es eigentlich im Kern ging in dieser Sommerpause. Und das war unter anderem für mich das Live-Event, natürlich für Kai auch. Und zusätzlich war der Bengel ja auch noch auf einem anderen Kontinent, wollte ich gerade sagen, auf einer Insel. Ja, stimmt, tatsächlich. Ich habe die Asphalt-Cowboy, meine Folgen für Asphalt-Cowboy Staffel 13 gedreht, Premiere, ich bei den Asphalt-Cowboys. Krass, kann ich in meiner Biografie dann irgendwann schreiben, ich bin ein Asphalt-Cowboy. Ja. Hate incoming. Oha. Ja, ne, du weißt doch, wie das ist. So in der eigenen Branche werden ja die Leute, die da mitmachen, kriegen auch sehr viele böse Kommentare. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie die. Es ist sehr viel passiert dieser Insel, die man auf meinem YouTube-Kanal nicht gesehen hat. Das war mit dem Fernsehsender tatsächlich auch so abgesprochen, dass ich nicht alles zeige, was ich auch verstehe. Ja. Es ist, aber ich kann euch zu 100%, zu 1 Million% sagen, es ist nichts gestellt gewesen von meiner Seite aus oder von D-Max mit mir zusammen ist nichts gestellt, was da alles passiert ist. Plane wurde aufgeschlitzt, mir ging das AdBlue aus, ich wusste nicht, ob ich da durchfahren kann, habe in einem Mittelstreifen auf einer 8-spurigen Autobahn gehalten. Ach, hör auf, Rainer, aber da los war ich auch, das kannst du gar nicht. es war ein Erlebnis, England war ein Erlebnis, da können wir, warst du schon mal in England mit dem LKW? Nein. Ich kann ganz kurz, das Thema rumzureißen. Es sagen ja wirklich viele, dass das LKW-Fahren in England mega geil sein soll. Ne, da hast du ja auch schon mal gehört. Ja. Also gerade mit den Autofahrern, wie die mit den LKW-Fahrern umgehen, ist ja in England im Gegensatz zu Deutschland phänomenal. So hört man ja immer. Und das kann ich zu 1000% bestätigen. Und ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, weil ich halt noch nie da war, ne? Also das Einzige, was ich immer denke, ist, du musst ständig umdenken, weil du hier ja ganz auf der anderen Seite fährst. Du fährst ja auf der anderen Seite und du musst, aber die meisten erzählen mir tatsächlich, das ist gar nicht so, du fährst eine Stunde und dann hast du dich dran gewöhnt. Ist das so? Also wenn du einmal auf der Autobahn bist, dann ist es vollkommen normal, weil gut, du auf der rechten Seite kommen dir die Leute entgegen. So, aber das nimmst du nicht so wahr, also auf der Autobahn selber. Wenn du von der Autobahn runterfährst, da ist es gewöhnungsbedürftig, dass du halt verkehrt rum, in Anführungsstrichen, in den Kreisel reinfährst und verkehrt rum auf die Autobahn fährst. Ja, genau. Aber mit Glück hast du immer jemanden vor dir, den du einfach hinterherfahren musst. Weißt du so? Ja, dann ist einfach. Ja, genau. Und dann halt, wenn du durch die Dörfer fährst, du fährst halt auf der Verkehrsseite. Aber das geht tatsächlich. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war so geil vom Fahren her. Es gibt eine Situation, ich weiß nicht, ob die in der Serie dann zu sehen ist. Da bin ich bei der Firma, wo ich hin muss, also das Ziel, oberhalb von Manchester. Und wie gesagt, ich bin ja auf der linken Seite einer Straße. Also die Autos fahren ja rechts an mir vorbei. Ich bin auf der linken Seite und muss halt quasi 90 Grad rechts über den, also quasi durch den Gegenverkehr einmal rüber. Und in dieser Straße kam ein LKW mir entgegen und die Straße war halt sehr eng und der LKW-Fahrer, den ich da gesehen habe über das Beifahrerfenster, Der hat dann schon nach einer Parkmöglichkeit gesucht, dass ich an ihm vorbeikomme, ja? Weil er konnte ja auch nicht an mir vorbei, wenn er zur Stichstraße gekommen wäre. Das wussten aber nicht die Autos, die mir entgegenkamen. Mhm. Und ich habe halt rechts geblinkt und ich sage dir, Rainer, es war für mich, seit über 20 Jahren fahre ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich musste jedes zweite Auto weiterwinken, weil die angehalten haben, Lichthupe gemacht haben und mich rüberlassen wollten. Jedes zweite Auto, und das war eine Hauptverkehrsstraße. Ich war immer nur am Winken, nee, fahrt weiter, ich kann doch nicht reinfahren, weil die ja den LKW nicht gesehen haben. Ja, ja. Also die haben gesagt, komm, fahr durch, aber ich wäre nicht weitergekommen, weil der LKW da noch am Rangieren war. So was gibt es in Deutschland gar nicht, ne? Niemals! Es war unglaublich. Ja. Fährst du ja auch, in England kannst du ja schneller fahren, mit deinem LKW, also gut, wir haben eh die Tempodrosselung drin, aber gefühlt fahren PKWs und LKWs dieselbe Geschwindigkeit. Okay, aber wie waren das eigentlich? Also die fahren ja in England 100. Genau, knappe 100, ich glaube 97 sind es ganz genau so. Ja, genau. Sagen wir mal 100. Ja. Also ich bin der Langsamste da gewesen, ja. Ja, ne, du wurdest, glaube ich, ständig überholt, oder? Oder ja. Ja. Und ich habe ständig PKWs überholt und du kannst dir das vorstellen, sagen wir mal, es ist eine dreispurige Autobahn. Mhm. Und du hast in England, das ist unwahr, also man hat es mir erzählt, aber ich wollte es nie glauben und du kannst es gar nicht fühlen, wenn du also du musst mal fahren. Mhm. Bevor du diesen Blinker antitscht, also bevor du überhaupt in den überhaupt, dass der einrastet, dass diese LEDs angehen, halten die schon an und lassen dich rüber. Also das ist unfassbar. Die Autofahrer achten die ganze Zeit auf dich. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also die nehmen dich dann ja wohl offensichtlich ganz anders wahr als hier in Deutschland. Es ist geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank. Also es ist ein Gefühl, ein ganz anderes Gefühl. Ja. Ein anderes Beispiel. Wir sind an so einem Parkplatz, da wo mir die Plane nächsten Tag dann aufgeschlitzt wurde. Sind wir vorbeigefahren. Die Redakteurin hat sich im Navi geirrt, weil das Kamerateam war schon auf diesem Parkplatz und hat auf uns gewartet, um diese Einfahrszene zu drehen. Ja. Ich hatte also diese Adresse nicht, ne, für die Leute, damit ihr es versteht. Deswegen hat die Redakteurin auf dem Beifahrersitz quasi navigiert mit dem Handy. Und da sind wir an der Straße vorbeigefahren und ich bin dann so in so eine Landstraße rein und dann war da auf der rechten Seite so ein, ging es halt rechts ab oder geradeaus weiter und ich habe gedacht, okay, jetzt fahre ich hier quasi rückwärts in diese rechts rein und dann wieder links wieder zurückzufahren. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja, ja. Und bin dann halt so ein Stück weiter gerade gefahren, hab Warnblinker angemacht und hinter mir war ein PKW, einer, hat sofort angehalten. Aber sofort angehalten, als ich Warnblinker angemacht habe, weil die genau wussten, okay, jetzt will der rückwärts hier rein, der will drehen. Ja. Und dann kam von oben ein Linienbus. Und Rainer, es ist wirklich so, ich hoffe, die zeigen es bei Asphalt Cowboys. Dieser Linienbus hat allein bestimmt 200 Meter vor mir angehalten auf der Landstraße. Die PKW, also der PKW war ein Pärchen drin, ich habe die ja gesehen, weil ich an dem vorbeigefahren bin, auch bestimmt 150 Meter von mir entfernt angehalten. Mhm. Und dann bin ich da rückwärts rein, das was kein Problem war groß genug. Und ich konnte aber, während ich dann gerade in die Straße reingefahren bin, konnte ich halt links die im PKW beobachten. Und das war der besondere Moment, das kennt man als Berufskraftfahrer. In Deutschland wäre es so, dass derjenige, der im PKW auf dich wartet, dich die ganze Zeit anstarrt und dir das Gefühl übermittelt, Alter, wie lange brauchst du noch? Ja, ja, ja. Die beiden in diesem Auto haben sich einfach ganz normal unterhalten, haben sich was aufs Handy gezeigt, haben sich ganz normal unterhalten, die haben gar nicht mehr auf mich geachtet. Und der Busfahrer oben auch hat irgendwas anderes gemacht, aber mich nicht angestarrt. Und ich konnte dann einfach da lockerflockig drehen und dann sind die einfach weitergefahren. Da war null Stressfaktor. Und so ging das in England die ganze Zeit. Es war null Stressfaktor. Das hört sich ja krasser an als in Norwegen. Also da war das ähnlich, aber nicht so. Ne? Also die haben schon mehr Rücksicht genommen als in Deutschland, aber anscheinend nicht so viel wie in England. So. Es ist die Verkehrsdichte, gerade wenn du an London vorbeifährst, es gibt also zwei Möglichkeiten, also einmal durch den Tunnel durch oder über so eine Brücke. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie jetzt heißen, M32 oder was, lag ich mich nicht mehr fest, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Die Verkehrsdichte, das ist unfassbar, wie viel da auf dieser Insel los ist an Verkehr, Straßenverkehr. Mhm. Müssen wir aber dazu sagen. Es lässt, ja, ja, nicht das eine, also das weiß ich nicht, was sonst so drin, aber es ist so easy zu fahren. Ich gebe dieses Beispiel bei durch diesen Tunnel. Ich sollte, mir sagte man, über so eine Hochbrücke fahren und nicht durch diesen Tunnel, beziehungsweise umgekehrt nachher. Ich wusste nicht mehr, ob ich hin durch den Tunnel sollte oder rück durch den Tunnel oder hin über diese Brücke und bla. Mhm. Und das war achtspurig. Es ging durch diese Tunnelröhre jeweils vier Spuren, glaube ich, durch oder auch sechs Spuren, ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall wusste ich jetzt nicht, ob ich jetzt da durchfahren sollte, ob die Maut gebucht war wegen Strafe. Wenn du durchfährst, gibt es halt Strafe, kostet halt echt Geld in England. Mhm. Ob diese Tunnelgebühr bezahlt wurde. Und dann habe ich auf so ein, wo diese Spuren sich vereinen quasi, war in der Mitte so eine Sperrspur, da habe ich mich hingestellt und bin dann von quasi gefühlt von ganz links nach ganz rechts, also wirklich achtspurig, einmal rüber. Scheiße. Und es war ein Arschverkehr. Aber ich bin da rübergekommen, ganz normal. Die haben alle Lichthupe gemacht, komm, fahr rüber, fahr rüber. Das war, das in Deutschland würde ich ein halbes Jahr brauchen, um diese Spuren zu wechseln. Ja, ja. Wirklich. Es, und auch vom Umgang mit den LKW-Fahrern, es war für mich eine ganz andere Welt. Glaube ich. Und es war phänomenal. Und ich weiß nicht, was sie im Fernsehen daraus machen, aber ich kann jedem die Angst nehmen. Wie gesagt, ich war zum ersten Mal mit einem LKW im Ausland. Also ich bin in den Niederlande, Belgien, Frankreich und dann England rüber. Und ich sag euch, es war ein unfassbar angenehmes Fahren. Es war besser als in Deutschland. Ich muss es leider so sagen. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Also ja. Also gefühlt ist in Belgien auf der Autobahn gar nichts los. Also da hast du das Gefühl, du bist auf einem Einzelplaneten, da ist einfach nichts. Da wäre keiner irgendwie. Da war ein Schlagloch. Ich hoffe, die nehmen das in Zinken. Da war ein Schlagloch. Wenn ich mit dem Motorrad da gefahren wäre, hätte ich mich lang gemacht. Also Oha. Das war ein kreisrundes Loch und ich weiß nicht, wie tief. Da bin ich da rein. Der LKW ist da einmal eingesunken. Es hat einen Schlag gegeben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das wird es in Deutschland nicht geben. Weil da wäre sofort gesperrt worden, weil es eine Gefahr war ohne Ende. Ja. Aber es war eine geile Tour, aber arschteuer ist England. Das kann man sich nicht vorstellen. Echt? Ja. Also egal, wo du in England anhältst mit dem LKW, egal wo du eine Pause machen möchtest. Also wir kennen das, unsere Raststätten, wo wir immer drüber schimpfen, weil wir keinen Platz finden. Ja. Zu Recht. Mhm. Aber wir wissen, du kannst da kostenlos parken. In England kostet alles mindestens 20 Pfund. Also das ist umgerechnet, ja, kannst fast 1:1, also 25 Euro kostet das normale Parken. Boah. Auf einem Wald- und Wiesenparkplatz 25 Euro. Puh. Ich habe auf so einem Parkplatz geparkt, wo sie mir die Plane aufgeschlitzt haben. Da ist so ein, das war wie so ein 24 Stunden mit so einem Kassenautomat quasi. Mhm. Da habe ich dann meine Parkgebühr da entrichtet, war auch kameraüberwacht hin und her, aber es war ein ganz normaler Schotterparkplatz, wo einfach mehrere LKWs gestanden haben und da war einfach nur noch eine Toilette war da und dieser EC-Automaten, wo du bezahlt hast, dafür habe ich 25 Euro bezahlt. Okay. Verrückt, also du, da kostet krass, alles richtig. Das. Ne? Und Zigaretten wollen wir gar nicht drüber reden. Ja. Also, noch deutlich teurer als hier in Deutschland, ja. Ja. Du meine Güte, ja. Da kostet alles richtig Geld. Aber mich hat ein Niederländer angesprochen, weil er die Kameras gesehen hat. Also da kam ein Mensch auf mich zu. Mhm. Auf so einen riesen Autohof habe ich geparkt. Das Kamerateam war auf Toilette. Ja. Deswegen wird das auch nicht in der Serie sein. Dann kam ein LKW-Fahrer auf mich zu, ein Mann. Und ich denke, was will er jetzt? Und dann sprach er mich auf einmal auf Deutsch an. Es war so wie so ein Glücksgefühl. Ich denke, yo, ich verstehe dich. Entweder ich verstehe jetzt komplett Englisch oder er spricht beide Sprachen, so weißt du. Ja, ja. Und dann sagte er mir, dass er schon seit Ewigkeiten England-Verkehr fährt. Er kommt aus den Niederlanden und fragte, was das mit den Kameras hier zu bedeuten hatte und hin und her. Und Asphalt Cowboys kennt er und hin. Und mit dem habe ich mich unterhalten und er hat, ich habe ihm gesagt, ich bin das erste Mal jetzt hier in England. Und da sagt er, du, ich fahre schon seit 20, 30 Jahren England hin und her. Er sagt, es ist einfach ein viel geileres Miteinander, als man es in Deutschland hat. Ja. Es ist natürlich klar, alles teurer, aber dafür verdienst du in England auch viel, viel mehr als in Deutschland. Ja. Das muss man halt so sehen. Ja. Aber es war eine Erfahrung wert und ich bin froh, dass ich das gemacht habe tatsächlich. Nice. Aber du warst ja auch demnächst vor kurzem unterwegs. Ja, ich war unterwegs. Also du warst in Frankreich. Genau, in Paris war ich. Ne? In Paris zu TwitchCon. Darf ich fragen, wie das für dich war? Also, ja, für mich war das... Sag mal ehrlich jetzt. Super geil war das für mich. Ich weiß, viele haben gemeckert über die TwitchCon, weil ich weiß die Gründe eigentlich gar nicht. Ne? Gut, es war wenig los, also weniger als in Amsterdam zum Beispiel. Aber es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also, natürlich ist die TwitchCon eher für Creator gedacht. So, das ist schon mal eine ganz klare Sache. nicht so wie die Gamescom angedacht ist eigentlich, ne? Und ich habe mich da mit meinen Partnern getroffen und das war super geil und super erfolgreich und ich habe viele Leute kennengelernt, gerade im deutschsprachigen Bereich, so, weil die laufen da andersrum als jetzt auf Events in Deutschland. Das heißt, angenommen, da läuft jetzt ein Herr Skyline TV lang, der zieht ja auf der Gamescom eine ganze Traube hinter sich her. Auf der, ja, TwitchCon läuft er alleine. So, ja. Und so kommst du ja natürlich dann auch ins Gespräch. Aber was hat dir das, also ich war ja in Berlin, damals war ich Partner, jetzt bin ich ja wieder Twitch-Partner. Mhm. Und als ich damals Partner war, also seit 3 Jahren habe ich Pause gehabt, das hat mir als Creator nicht viel gebracht. Also ich bin da rumgelaufen, da waren die Stände mit irgendwelchen Firmen und das hat mich nicht so interessiert tatsächlich. Echt? Okay. Also die sind ja teilweise sogar auf mich zugekommen. Also na klar, man muss sich natürlich ein bisschen über die Messe bewegen. Und Ich gucke wahrscheinlich immer zu böse, deswegen. Das, wahrscheinlich, ne? Die sagen, den sprechen wir nicht an, der haut uns und so. Nein, ja, Gott. Also bei Elgato, na klar, ich wusste, dass ich mich melden sollte bei Elgato. Ich denke, komm, dann machst du einen Tag später. Und aber dazu kam es gar nicht. Der ist mir praktisch vors Gesicht gesprungen, der junge Mann. Sagt, ey, komm mal her hier. Und dann kommst du ins Gespräch. Dann, ja, und so, also ins Detail will ich jetzt auch nicht unbedingt gehen, aber. Nee, so weil die. Dann, weil, ja. Weil wir dürfen auch nicht zu sehr ins Detail gehen bei diesen Influencer-Sachen, weil viele uns ja hören, die selber LKW fahren und so ein bisschen, ja, branchenspezifisch auch Informationen haben wollen oder Gespräche haben wollen. Aber mich hat das einmal interessiert, wie du das so die Eindrücke waren. Ja, also. Du warst ja auch Gamescom. Ja, bei der Gamescom muss ich ganz klar sagen, für, ich sag jetzt mal, den 0815-Zuschauer, um das jetzt nur so böse auszudrücken, ist gar nicht böse gemeint, aber für jemanden, der Konsument ist, also Spiele konsumiert, für den war die Gamescom bestimmt ein absoluter Reinfall, bin ich mir ganz sicher. Ist alles anders geworden. Und genau, also haben sich viele darüber beschwert, dass es ja eigentlich nur noch ein Influencer-Treffen ist. Ja, ja, ja. Und dann muss ich aus meiner Sicht sagen, das war einfach nur geil. So, auch wieder viele Leute kennengelernt, gerade mit dem Creator-Ausweis kommst du ja in Bereiche rein, in die du als normaler Zuschauer nicht kommst und hast dann auch wieder die Chance, dich mit Leuten zu connecten und Verbindungen aufzubauen und so. Für mich war das mega erfolgreich, wirklich. Ich bin da eher ich bin da so vom Charakter her so wie Montana Black, ich habe auf sowas überhaupt keinen Bock mehr. So, weil ich das auch so, auch IAA, also wenn wir jetzt auf den LKW-Bereich kommen, liebe Zuhörer, ja. IAA, letztes Jahr war ich nicht da. Nee, da wollten wir eigentlich zusammen hin, weißt du das noch? Du warst da, du warst auch wieder da. Ich war da, genau. Rainer, Junge, der geht durch alles. Junge, der nimmt alles mit. Musst du so alles wie eine thailändische Skimail, Junge, im Touristengebiet. Ja, Spaß. Fühle ich. Was? Lass uns IAA kommen, lass uns davon. Da haben wir damit. Genau. Wie war IAA? Weißt du, was mich an der IAA stört? Ich sag's nochmal. Ich hab das schon mal gesagt. IAA stört mich. Es ist so eine geile Messe. Es ist von jungen Leuten bis mittlerem Alter, so wie wir sind, ältere Menschen, ob die in der Branche verankert sind oder nicht, es sind so viele verschiedene Besucher auf der IAA Hannover. Aber ich finde diese Messe einfach zu trocken. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, was du meinst. Ja, ja. Erzähl du. Du hast die einzelnen, Mercedes hatte mal die Riesenhalle da und die einzelnen Stände und dann hast du da diese geschniegelten LKWs da und dann hast du die entsprechenden Verkäufer oder Leute von diesen Firmen in Nadelstreifenanzug da stehen und whatever und Prösterchen hier, Prösterchen da. Die Leute drängeln sich in die LKWs rein, weil sie noch nie einen LKW von innen gesehen haben oder was weiß der Teufel was, aber es ist kein Entertainment auf dieser Messe. Genau, also das ist mir tatsächlich auch so ähnlich vorgekommen. Du hast das Gefühl, die Leute haben da ihren Stand, stehen da und warten drauf, dass die Messe zu Ende geht. Das war's. Perfekt, besser kann ich es nicht sagen. Ja. Ich hab dann damals mit dem Hersteller gesprochen, als ich irgendwo war und habe gesagt, Alter, lasst uns doch mal eine Bühne machen, wenn ihr eine Halle habt und einfach eine Podiumsdiskussion machen. Dann sagte der, ja, die haben wir ja hin und her. Da habe ich gesagt, ja, da sitzen dann irgendwelche Unternehmer, da sitzen irgendwelche von irgendwelchen Verbänden, von irgendwelchen Gewerkschaften, ja, von irgendeinem Scheiß, mhm, aber da sitzt keiner, der wirklich das Lenkrad auch aktiv bewegt. Nee, genau, genau. Und so, wo man mal so, wenn Verbände da sind, man so eine richtige Diskussion führt, ähnlich wie so ein Polit-Talk, mhm, wo man sich mal austauschen kann, und das gibt es einfach nicht. Oder auch einfach mal, Live-Musik, ich bin ja nun jemand, der jetzt auch mittlerweile Sänger ist, auch einfach mal so, Alter, lass uns doch mal ein bisschen die Hütte abreißen da. Ja. Und dann, ja, meinte er zu mir, das geht nicht, das, ja, ist eine Fachmesse. Ja, ja, genau, das ist die, ja, IAA, PKW Frankreich, Frankfurt auch, und trotzdem reißen die Hütte ab. Ja, klar, natürlich. So. Warum kriegen wir das denn nicht geschissen bei uns in der Branche? Ich glaube, das ist, die IAA ist einfach zu festgefahren, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Das ist der Punkt. Genauso, ich hatte ja eine Akkreditierung, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Also ich war da wirklich offiziell auf dieser IAA und ich denke, ey komm, wir stressen jetzt einfach mal ein paar Leute. Und soll ich dir mal was sagen, was passiert ist? Du bist, ja, mit der Kamera um die Ecke gekommen und die sind verschwunden. Die, die war Mediamarkt. Ja. Die machen Mediamarkt oder Obi-Mitarbeiter machen die. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Du konntest, also na klar, waren welche bereit, vor der Kamera ein bisschen was zu sagen, ja, aber das waren nur ganz, ganz, ganz wenige. Das hat sich nicht mal gelohnt, dafür ein Video zu machen. Überhaupt, genau, nicht. Genau. Also. Und ich hatte zum Beispiel auch einen Presseausweis. Also ich wäre, ich war akkreditiert für nur Presseleute, wo keine Besucher zugelassen waren, ja, den Tag davor. Mhm. Und ich kannte das noch, was du gesagt hast, aus meinem ersten, da hatte ich, keine Ahnung, 15.000 Abonnenten oder sowas, hatte auch eine Kamera natürlich in der Hand oder, mhm, jemand hatte eine Kamera begleitet und wir waren da. Ja. Und ich war auch mal, da gab es gar kein Video zu irgendeiner Presse mäßig da, und genau das, was du sagst, du kommst dann dahin, obwohl die wissen, dass Presse kommt, ja, und dann sagen die, warten Sie mal, wir müssen erstmal, warte mal, wir müssen erstmal jemanden finden, der vor der Kamera was sagen möchte. Ja, genau. Und da denke ich mir, Alter, was macht ihr denn dann hier? Ich weiß es noch hier, wir waren bei was war das mit, war das Mercedes? Nee, es war, glaube ich, Iveco. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sage ich zu meinem Kameramenschen, ich sage, komm, lass uns da mal hin und lass dem mal ein paar Fragen fragen. Ne? Und die sahen sehr sympathisch aus, waren Kaffee am Trinken und ich denke, die machen das mit. Nee, die sind alle, die standen an so einem Stehtisch, an so einem kleinen runden Stehtisch. Ich komme mit der Kamera um die Ecke, die sehen das und wirklich instant alle drei weg. Rums, weg waren die. Ich denke, Alter, was soll das? Die sind im Zeitalter irgendwo hängen geblieben, aber die haben mit, ja, modernen, so Influencer-Sachen nicht viel zu tun. Also ich hatte zum Beispiel da mit Scania hier, wo, mhm, wo Diesel-TV da war und diese ganze gestellten Szenerie, wo, mhm, die sich da hingesetzt haben und im Scania-Foyer da irgendwelche Scania-Fragen von Scania-Mitarbeitern für Scania-approvede Leute gestellt haben. Mhm. Also so völlig gesetzt gestellt. Da habe ich ja gesagt, die Scheiße mache ich nicht mit. Da kann ich ja nicht mal meine ehrliche Meinung sagen, weil ich weiß, also da sind Scania-Mitarbeiter auf einem Scania-Stand, die für Scania-Fans oder die Scania-Fans eine Frage stellen. Also wie realitätsnah ist das? Also da kannst du ja keine kritischen Fragen stellen. Nee, da kann ich auch in Nordkorea eine Pressekonferenz mit Kim Jong-un machen. Und ist genauso, das Ergebnis ist schon vorgeschrieben. So, ja, was klar, ich meine. Da, auf sowas habe ich keinen Bock. Die Fragen kriegst du vorher schon mit. Das genau, auf sowas habe ich keinen Bock. Ich hätte Bock auf Iveco-Stand, weil damals, als ich bei Iveco war, hatten die eine wunderhübsche Frau vorne am Eingang stehen beim Strahlis damals. Die hatte ich glaube, die war geairbrushed oder die hatte so ein enges Ding an, die durfte nicht atmen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Nee, also das war so hauteng, so wie so ein Latex-Ding. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte es damals, da, wie gesagt, da war ich ein ganz kleiner YouTuber halt. Und da war dieses YouTube-Game überhaupt noch nicht in der LKW-Szene angekommen. Also ich war das da komplett wie so. Ja, natürlich. Und da war es aber noch krasser. Mhm. Heute würde mich der ein oder andere wahrscheinlich schon erkennen, wenn ich da rumlaufe. Ja, ja. Und zu dem Zeitpunkt, da war ich, bin ich an MRN-Stand vorbeigegangen, Shoutout an MRN. Und da hatten die, es war so arschheiß. Ich habe so geschwitzt. Und da war da so ein runder Tisch mit Mineralwassergläsern, also Becher, vollgefüllt. Ja. Und da bin ich hingegangen zu diesem MRN-Stand und habe gesagt, darf ich ein Glas Wasser haben oder so ein Becher Wasser? Und dann hat diese Dame, die da stand und das Ganze beaufsichtigt, gesagt, nein, das ist nur für akkreditierte Leute oder so eine Scheiße, hat die gesagt. Ich sage, ich wollte nur einen Becher Wasser. Ja. Geht leider nicht. Da habe ich gedacht, Digga, Alter, was ist denn hier los? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja, das, also Junge. Wenn die das heute machen würden, sofort Handy raus, ein Short-Video raus, MAN, super, verweigert mir Wasser, Junge, die kriegen einen Shitstorm, können sie einpacken, Junge. Ja. Vor allen Dingen ist sowas ja heutzutage auch in Sekunden hochgeladen, ne? Das geht ganz schnell. Ja, genau. Zur damaligen Zeit gab es das ja, gab es kein TikTok, gab es kein Short-Dings, das war ja vor 8 Jahren oder so eine Scheiße. Ja. Ich glaube, 2017 war das, ich weiß, nagel mich nicht fest. Aber wie gesagt, das hat mir so, keine Ahnung, dann war es halt auch so, dass ich dann damals als einer der ersten größeren, in Anführungsstrichen, Influencer da war und ich wurde da überrannt und musste mit der Security dann tatsächlich Backstage abtransportiert worden und bin dann in so ein Vito-Van verfrachtet worden, wo ich dann von Halle zu Halle durch den Hintereingang gefahren wurde. Und ich hatte damals nicht das Gefühl, ey geil, Alter, ich bin jetzt ein Promi, sondern ich hatte das Gefühl, was geht denn ab, Alter? Ich kann nicht mehr mich an irgendeinen Stand stellen, ohne dass halt da die Sache da eskaliert. Ja. Und damals hatte ich gerade mal 15.000, 20.000. Ich weiß nicht, wie das mit 130.000 ist. I don't know. Aber dann würde wahrscheinlich auch die IAA auf mich zukommen und sagen, im Falle dessen gäbe es auch ein Sicherheitsrisiko. Mhm. Und es ist dann nicht mehr so normal, wie es mal war. Ja. Und das Ding ist halt auch so, wenn ich da hinkommen gehen würde, wäre ich ja jetzt nicht da als Fan-Treffen, so wie unser Live-Event, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Ja. Oh ja. Sondern dann wäre es ja für meinen YouTube-Kanal, dass ich da innovative Sachen mir zeigen lassen wollen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kommt der kritische Kai wieder, so innovativ ist die Nutzfahrzeugbranche in letzter Zeit nicht. Und was soll ich da denn erklären? Also nochmal, bei meinem YouTube-Kanal interessiert die Leute nicht die konkreten prozentualen Abgaswerte von Euro 6, Euro 7 oder hast du nicht gesehen, sondern meine Leute wollen Entertainment haben. Ja. Und ich habe da kein Entertainment. Nee. Was passiert denn da? Die IAA kommt noch dieses Jahr, ne? Oder war die schon? Nee, die kommt noch. Du warst das letzte Mal da? Letztes Jahr war ich da, ja. Ja, dann kommt wieder Frankfurt. Ja. Und danach kommen wieder wir. Ah, okay, alles klar, verstehe. Ja. Genau, ist immer so zeitversetzt. Mal gucken, was dann so rauskommt. I don't know, vielleicht gehen wir mal hin. Also mein Wunsch, um das mal abzubrechen, wäre tatsächlich, und ja, da bin ich halt, das ist im Moment mein Fokus. Und deswegen, seid bitte nicht genervt, liebe Zuhörer. Ich würde mir gern so Träume erfüllen und das wäre zum Beispiel so eine live on stage meine Lieder performen, weil sie wirklich tatsächlich krass ankommen. Also guck mal, Digga, Seite an Seite hat jetzt über 200.000 Streams bei Spotify, das ist geisteskrank. Also das ist geil. Innerhalb von es ist verrückt, ne? Ja. Und von gestern auf heute über 1.000 Streams mehr. Ich weiß gar nicht, was da los war. Also ich hatte, das sind natürlich, bitte nicht vergleichen mit großen, etablierten Künstlern. Bitte nicht vergleichen, ja. Also, dass jetzt hier ein Bushido innerhalb von 24 Stunden 1 Million Views macht auf ein YouTube-Video. Bitte nicht damit vergleichen. Ich bin ein kleiner Musikkünstler. Aber für meine Reichweite, für gesangstechnisch, obwohl man mir gesagt hat, dass ich das nicht kann, ist es völlig verrückt und für mich so geil, Alter. Ja. Und da hätte ich einfach mal Bock drauf, so einfach mal, dass die Leute, die auch die LKW-Fahrer, dass man so ein bisschen nicht Party, sondern dass man ein bisschen das Event ein bisschen verjüngt. Das ist so furztrocken, IAA. Mhm. Aber ist vielleicht nur mein Empfinden. Andere finden es vielleicht geil. Also deswegen war ich nicht da, obwohl ich einen Presseausweis hatte da. Und ja. Wie unser Live-Event. Live-Event. Genau. Das Live-Event. Live-Event. Wo Leute, Kai sich mega drauf freut und bei mir der Stift malt. Meinst du das Event? Ich wollte gerade fragen, freust du dich nicht oder was willst du mich verarschen? Ey. Na, natürlich freue ich mich auch, na klar. Wir haben es hingekriegt. Ja. Also Leute, die diesen Podcast hören, die uns live hören und sonst nicht auf Social Media verfolgen, gibt es ja sehr viele wahrscheinlich. Ja. Ihr könnt eine Live-Podcast-Folge beiwohnen. Ihr könnt interaktiv mit uns, also wir sind auf der Bühne, machen eine ganz normale Podcast-Aufnahme, aber wir unterhalten uns mit euch im Publikum. Ihr habt eine Möglichkeit, die Folge mitzugestalten. Da möchte ich noch mehr nicht dazu sagen. Das soll eine Überraschung werden, wie das funktioniert. Ihr könnt mit uns Fotos machen, wenn ihr darauf Bock habt. Und im Anschluss gibt es ein Mini-Live-Konzert mit meinen Liedern. Das Ganze findet in Essen in der Weststadthalle statt am Rainer 8.12.? Am 8.12., genau, in der Weststadthalle in Essen. Eintritt, also die Show beginnt um 20 Uhr. Eintritt ist für die VIPs 17:30, damit die die Generalprobe noch mitmachen können, glaube ich. So war das angedacht zumindest. Also es gibt VIP-Tickets, die zahlen halt ein bisschen mehr, weil wir dann quasi fast 2 Stunden mit denen tatsächlich Zeit verbringen auf dem Event. Wir zeigen denen den Backstage-Bereich. Die kommen mit uns auf die Bühne, wir zeigen, wie die Sicht von der Bühne aus ist. Ja. Also die können wirklich 2 Stunden mit uns direkten Kontakt haben und können auch die Generalprobe dann nochmal mitbekommen und können sich auch natürlich auch den freien Platz aussuchen, weil normal ist halt kein Festplatzreservierung, sondern da die ja vor den anderen Leuten da sind, können sie sich schon mal auf den Platz setzen, wo sie einfach Bock drauf haben. Ja. Genau, und dann gibt es halt die normalen Sitzplätze und die kommen um 19 Uhr, glaube ich, rein. 19, 20, glaube ich, 2 Stunden später, ne? Ja, genau, 2 Stunden später. Genau. Und da reißen wir die Hütte ab, Rainer, Alter. Ich sag's dir. Und also wie gesagt, ich bin mega nervös. Klar, für dich wahrscheinlich eher unverständlich, aber für mich ist das erste Mal so, ne? Und ich bin äußerlich und körperlich, also geistig und äußerlich nie nervös, auch 2018 nicht, 2019 nicht, obwohl da Kamerateam dabei war von RTL 2 und so ganzen Scheiß. Aber körperlich, mein Körper ist arschnervös. Ich habe dann Probleme mit Toilettengang. Ja, nee. Lass es mich so ausdrücken. Lass es nicht ins Detail gehen, aber lass es mich da so ausdrücken. Das ist bei mir wirklich dann immer so das Problem. Ja. Allerdings muss man noch dazu sagen, Leute, wenn ihr da hinkommt, das ist Deutschland, das wird ein Deutschlandrekord. Wir wollen einen Rekord aufstellen. Wir haben, glaube ich, über 500 Sitzplätze. Ja, genau. Und ich kenne das von früher noch. Dass gerade in unserer Branche immer sowas ein bisschen immer skeptisch gesehen wird oder es gibt viele, die halt böse Meinungen haben. Warum sollen Leute da Karten kaufen? Bla, war bei mir am Anfang auch so. Trotzdem war die Halle voll. Es gibt halt viele Frustrierte, die halt immer irgendeinen Scheiß erzählen hin und her. Aber wie geil wäre das, 2 LKW-Fahrer schaffen es, eine Halle mit 500 Menschen voll zu bekommen. Das wäre so krass, Alter. Das ist geisteskrank. Ja. Also das ist unfassbar verrückt. Ja, ja. Und ich freue mich tatsächlich auf dieses Event. Ich freue mich auf dieses ganze Flair, weil du hast es ja live noch nicht mitbekommen, wie das ist. Du streamst ja live vor durchschnittlich 500 Leuten. Das ist aber nicht im Vergleich zu 500 Leuten in real. Genau, das sage ich auch immer. Denn da, weil ich erzähle ja auch in der Familie so, ich bin mega nervös. Als die Karten live gingen, da ist bei mir der Puls hochgegangen. Sag dir so, wie es ist. Ja. Und dann sagen die, ja, du sabbelst doch jeden Abend vor 500 Leuten. Ich sag, das ist doch nicht dasselbe. Das ist überhaupt nicht dasselbe. Das ist was ganz anderes. Das ist das, komplett anders. Ja, natürlich, natürlich. Das ist das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du auf der Bühne stehst. Also du bist ja der Erste, der rauskommt. Ach ja, ja, gut, okay. Ja, hast du zugestimmt. Stimmt, ja, jetzt fällt es mir wieder ein, ich Idiot. Ja, ja, ja. Und dann kommst du halt raus und wenn du großes Glück hast, ich kenne die Halle nicht, wenn du großes Glück hast, siehst du das Publikum gar nicht. Das meine ich jetzt nicht böse. Ja, ja, okay. Das können die andere Künstler, wenn du mal Interviews von so gesehen hast, dann, weil du ein Gegenlicht hast, damit die Leute die Bühne klar und hell sehen können. Das Problem ist, du kannst nicht über Bühnenrand weiter gucken. Okay. Du siehst einfach nur, du wirst komplett wie, als wenn Fernscheinwerfer dich anblenden. Sehe ich nur Silhouetten so? Du siehst null. Du siehst nur weißes Licht. Okay. Du siehst, also du kannst nicht, du musst dann die Hand vor Augen machen, quasi wie wenn du dich vor der Sonne schützt. Mhm. Dann kannst du Silhouetten erkennen. Liegt einfach daran, weil das Publikum uns ja deutlich sehen sollte. Umgekehrt ist es halt nicht möglich, weil die Strahle dich halt so anblendet. Das heißt, du siehst die Leute nicht. Aber das macht es es macht es nicht leichter, weil du siehst zwar die Leute nicht, aber du hörst die Leute. Ja, okay. Wenn du zum Beispiel was Lustiges sagst, was du der Meinung bist, das ist lustig, und es kommt kein Feedback. Dann war es also, nicht dass lustig. Die Leute nicht mit. Dann war es nicht lustig. Und das, wenn du darauf nicht vorbereitet bist, das reißt dir den Arsch auf. Ja, ja. Also wenn dann auf einmal nur so ein kleines bisschen Gekicher, aber die 498 Leute lachen nicht. Ja, ja. Digga, das reißt dich weg. Das reißt dich weg. Und aber es macht dann, wenn du schon, ich sag dir mal so, es hat man, ich glaube, war es damals Dirk Bach oder war es Heller von Sinn? Es hört sich so abgedroschen an. Ich habe jetzt zweimal Bühnenerfahrung gemacht. und es macht einfach fucking süchtig. Ja. Und wenn du, die Leute, das ist ja das Geile, die Leute, die da sind, ja, wir mögen uns ja. Wir mögen die, die mögen uns. Ja. Und wir haben einfach eine tolle Zeit. Ja. Und wenn du das erste Mal Applaus bekommst und mit den Leuten einfach ein paar Stunden Spaß hast und die Leute können dann auch mal ihre Sorgen, ihren Kopf abschalten, können einfach mit uns Spaß haben. Das macht einfach so viel aus. Ja, das glaube ich auch. Und das macht richtig Spaß. Das ist wie erste Mal Muttermilch trinken. Jeder sagt, das ist ein komischer Geschmack. Keiner kann sich's vorstellen, bis man es probiert hat. Genauso ist es, auf der Bühne zu stehen. Okay. Also wie gesagt, ich bin dennoch nervös, aber ich freue mich mega, ne? Am liebsten gleich morgen, so ungefähr. Ja. Aber ja. Ja, also, aber wir müssen auch sagen, wir machen auch mit jedem, der da ist, ein Foto. Wir haben eine Fotobox organisiert. Das heißt, wenn ihr Bock habt und euch jetzt nicht VIP-Ticket gönnen wollt, gut, da ist dann halt eine Wartezeit, bis 500 Leute durch die Fotobox durchgelaufen sind mit uns. Ja. Aber wir werden mindestens bestimmt 2,5 Stunden Spaß zusammen haben. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn jeder von euch Zeit findet, dass es im Dezember Geld an die Seite legt, dahin kommt. Wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und das ist der erste Live-Event, den wir beide zusammen machen. Mein erster Live-Event seit 3 Jahren oder 4 Jahren wieder und ich freue mich einfach dermaßen wieder auf der Bühne zu stehen. Da habe ich echt Bock drauf. Und natürlich. Das hat auch sehr, sehr viel Nerven gekostet übrigens. Also, was mich angeht. Also, das... Okay. Wir wollen nicht ins Detail gehen, aber... Nee. Also wir können schon mal so sagen, dass ich viel organisiert habe an der ganzen Geschichte. Das können wir so sagen, glaube ich. Ja, ja. Da habe ich noch im Stream drüber geredet, Kai. Habe ich gesagt, wenn Kai nicht gewesen wäre, aber das ist eine andere Sache. Und da bin ich auch sehr dankbar drum, das muss ich jetzt mal ganz kurz im Podcast sagen, dass Kai mich da so ein bisschen ans Händchen genommen hat. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. So, jetzt darfst du wieder, Kai. Das hat mich wieder Lebenszeit gekostet, die Scheiße. Ich weiß das. Aber ich fand das halt wirklich super gut. Rainer und ich hatten ein WhatsApp-Gespräch bei einer bestimmten Situation, wo, und das fand ich sehr, es hat mich sehr abgeholt, dass du mir geschrieben hast, seit Jahren, wo ich dich verfolge, ich umschreibe das Ganze jetzt mal. Okay. Weil es ja Situationen gab, wo du auch als Außenstehender, wo wir noch keinen Kontakt hatten, mitbekommen hast, dass ich wegen ein oder anderen Sachen einfach mal wieder ausgeflippt bin. Ja, ja. Und da war eine ähnliche Situation, wo du jetzt halt mit involviert bist an meiner Seite und du mir dann per WhatsApp geschrieben hast, ey, ohne Spaß, jetzt verstehe ich das. Ja, genau, ist so, ja. Weißt du, was ich meine, ja. Die Situation? Das war so, also du musst dir so vorstellen, als wenn jemand einen Schalter umgelegt hat, so, klack. Ja, okay, also du hast mich verstanden. Ganz zu Anfang, denke ich, habe ich immer so gedacht, so, ich sage jetzt mal so vor ein paar Jahren, wieso regt er sich denn auf, was hat er denn? Ja. So. Ja, genau. Und jetzt mittlerweile so, ich wäre komplett ausgerastet, Alter, komplett, einfach. Also, das ja, aber es ist so. Es ist bei manchen, wenn die mich nicht kennen, ich bin natürlich eine sehr starke Persönlichkeit. Aber mit mir kannst du wirklich Pferde stehen. Aber was ich nicht leiden kann, ist, wenn andere Leute ihre Arbeit nicht machen und ich leide drunter. Ja. Genau den Satz hast du mir geschickt, glaube ich. Genau den Satz. Habe ich das so gesagt? Ja, okay. Ja, genau. Und da werde ich wirklich fuchsteufelswild und da sollte man am besten in Deckung gehen. Ja. Und da war halt wieder so eine Situation und da hast du mir dann halt privat dann die WhatsApp geschickt, weil du das halt da mitbekommen hast. Ich weiß gar nicht, wie genau die Bedingungen waren, wo du gesagt hast, ey Kai, jetzt verstehe ich dich wirklich, warum du manchmal so da ausflippst. Ja. Und um das runterzubrechen, ihr dürft nicht verstehen, ihr dürft nicht vergessen, ist halt eine riesen Sache, die wir da planen. Also wir mieten eine ganze Halle, Alter. Eine ganze fucking große Halle. Inklusive Personal, ja. Techniker. Also wirklich, finanziell lehnen wir uns da weit aus dem Fenster. Wenn da keiner kommt, müssen wir das selber bezahlen. Ja. Und das ist halt eine starke Belastung, auch für unser Management, die das noch nie so gemacht haben. Also die haben noch nie Live-Events gemacht. Die wollen das gerne machen. Und das ist jetzt das erste Mal. Das heißt, für uns alle quasi für mich in der Größenordnung neu. Und wir zahlen da halt echt viel Geld. Und da sind Leute, die bezahlen. Und wir haben natürlich auch noch eine Überraschung, die da wenig, ne, ja, was vor alles ja stattfindet und bla. Genau. Die müssen, das muss auch alles organisiert werden. Und ja, lass es mich kurz runterbrechen. Es wäre einfach so mega schade, wenn wir es nicht schaffen, dieses Event voll zu bekommen. Ja, und da muss ich auch nochmal Danke sagen an, an mein komplettes Umfeld, gerade was die Moderatoren angeht, weil die sind da nicht ganz unbeteiligt an der Arbeit. Also sprich Dreharbeiten, Fotos, es sind Hobbyfotografen, aber die machen ihren Job halt wirklich gut. Natürlich habe ich vorher die Fotos abgecheckt und all sowas, das ist ja klar. Und ja, dann haben wir jemanden dabei, der filmt. Dave. Genau, Dave. Der macht das fürs Fernsehen, der weiß, was er tut. Und mit dem habe ich übrigens von Freitag auf Samstagnacht von 1 bis 2 Uhr noch ein Meeting gehabt. Ja, weiß ich. Hat er mir stolz berichtet. So. Weil Junge, ich konnte Alter ihm halt mehr Details nicht geben, so, weil ich sie ja selber nicht wusste. Und da habe ich auch gesagt, ey, vielleicht weiß Kai mehr, stress den. Und stress den, danke. Danke dafür. Hat er gemacht, ne? Hat er gemacht. So. Na, es ist einfach wichtig. Wir wollen es perfekt haben. Ja, genau. Ich sag dir so, wie es ist. Ich habe das 2018 gesagt, 2019 und ich sage das auch ja jetzt. Ja. Leute geben Geld dafür aus, um uns zu sehen. Ja. Und ich stelle mich da nicht hin wie XY-Influencer und sage, yo, ich bin GTD oder yo, du bist Druckverlust und ja jetzt habt ihr dafür bezahlt und ihr habt uns gesehen und das war's. Ja. Ich möchte, dass wenn die dafür Geld bezahlen, da hinkommen, dass sie auch einen schönen Abend haben. Genau. Und das meine ich wirklich ernst. Ja, ich meine das genauso ernst, ja, tatsächlich. Genau. Also, und deswegen stecken wir da so viel... Ja. Genau, deswegen stecken wir da so viel Herzblut da rein. Ja, genau. So, und viele haben mich auch gefragt, gibt es da eine Aufzeichnung von und kriegen wir die zu sehen? Das mit der Aufzeichnung kann ich ganz klar bejahen, aber den Rest weiß ich noch gar nicht. Kai, was sagst du? Gibt es das für unsere Zuhörer und Zuschauer zu sehen oder nicht? Also, wenn der Abend ein Erfolg wird und wir nicht mit Minus da rausgehen, dass kaum Leute kommen und wir sind am Arsch, dann wird es nicht geben. Und ich bin halt da auch wieder immer und ehrlich, wenn Leute da waren und die Leute einen schönen Abend hatten und man sagen kann, okay, nächstes Jahr können wir vielleicht noch 2, 3 solche Live-Events machen, weil die Leute sagen, okay, das war cool, dann benutzen wir tatsächlich die Aufnahme und da bin ich ehrlich, als Promotion. Ja. Um Leute zu zeigen, was wir da machen. Genau, das hört sich doch sehr gut an, oder? Und das ist, ich finde es in keinster Weise verkehrt, wenn man da einfach mal ehrlich ist. Mhm. Wenn man einfach den Leuten sagt, hier, pass auf, für Leute, die nicht wissen, was da überhaupt passiert, wie das ist, zeigen wir dann einfach vom Vorjahr, machen wir dann Stücke raus, Highlights und dann ein komplettes Video und dann zu sagen, hey, und 2024 haben wir neue Themen, weil wir erzählen ja Lust. Also was wir da machen auf der Bühne ist, ich habe mir ein paar lustige Sachen rausgeschrieben, die man erzählt, was ich in meinen Berufsjahren erlebt habe. Mhm. Es soll nicht eine Angry oder eine Veranstaltung sein, wo es so politisch wird hin und her, sondern die Leute sollen Spaß haben. Also so lustige Situationen. Genau. Witzige Situationen. So, das werden wir da erzählen. Und wir haben ja genug, wir fahren beide lang genug LKW. Ja. Und sollte das ein guter Erfolg werden und sollten die Aufnahmen gut werden und etc., dann werden wir das vielleicht als Aufzeichnung nehmen und dann für Termine für Folgejahr 2024 dann. Ja. Das wäre mein Vorschlag. Und dann die nächsten Zuschauerfragen. Was schätzt du? Also die fragen mich auch, was ich einschätze, wird die Halle voll, wird es Folgetermine geben? Und ich muss immer ganz klar sagen, ey, ich habe keine Ahnung, für mich ist es das allererste Mal. So. Also gebe ich die Frage gerne an dich weiter. Was schätzt du, wie schätzt du die Situation ein? Weil es ist ja auch relativ kurzfristig. Ja. Wir haben jetzt September und das Event findet Anfang Dezember schon statt. So. Ja. Was glaubst du? Kriegen wir die Halle voll? Kriegen wir sie nicht voll? Gibt es Folgetermine? Also 2018 war es relativ schnell ausverkauft. Da waren es 150 Leute. 2019. War es innerhalb von 4 Stunden ausverkauft mit 250 Leuten. Mhm. Allerdings war es ein ganz anderes Programm. Da war es Comedy. Mhm. Wie die Leute jetzt Bock haben auf einen Live-Podcast und wie die Leute Bock haben, danach noch als Zugabe ein Minikonzert von mir zu hören, kann ich nicht einschätzen. Tatsächlich bin ich immer ein skeptischer Mensch. Wenn wir nur 300 Leute wären, wäre es halt mega geil. Wenn wir 500 Leute wären, wäre ich der glücklichste Mensch in dem Moment. Ich glaube, ich raste aus. Ich habe jetzt zum ersten Mal Werbung gemacht. Ich habe vorher nur auf Instagram oder so kurz Werbung gemacht. Ich habe jetzt in meinem aktuellen YouTube-Video habe ich jetzt mal angesprochen. Ich weiß nicht, was da jetzt Karten verkauft werden. I don't know. Mhm. Es triggert mich auch tatsächlich, wenn ich immer reingucke, wie viele Karten werden jetzt verkauft und bla bla bla. Ja. Weil es mich wirklich, weil es einfach ich komme nicht auf das Wort, es ist so, man hat so einen Erfolgsdruck. Also. Ja, gut. Also ich jetzt ehrlicherweise nicht so, weil, na gut, ich gucke mir das auch nicht an. Also ich habe ganz zu Anfang mal geguckt, die Verkaufszahlen dann auch nicht mehr. Ja. Ist es eine gute Idee zu gucken? Ich glaube nicht. Also, vielleicht im Dezember mal kurz oder so. Ja, wir haben noch genug Zeit. Also, ja. Da kommt ja noch, guck mal, wir haben erstmal die Leute, die uns jetzt hier hören, die sagen, okay, wir wollen die beiden Idioten mal live sehen. So, die holen sich auch eine Karte. Wo kriegt man Karten? Das ist wichtig. Wir haben gar nicht erzählt, wo man Karten bekommt. Ja, stimmt. Ja, also, jetzt, sorry. Müssen wir aufklären, dass das geteilt ist? Ja, das ist egal. Das ist egal, ne? Finde ich auch. Ihr kriegt Karten, entweder A, ihr geht bei Rainer in den Livestream auf Twitch. Mhm. Dort ist Ausrufezeichen Ticket, glaube ich, ist das bei dir? Korrekt, genau. Dann wird der Link angezeigt. Oder ihr geht in mein aktuelles YouTube-Video mit den Reifen. Warte mal, der Titel heißt, warte, let's go, habe ich schon wieder vergessen, gerade reingemacht. Ja, moin. Bleib stehen, dein Reifenalter. Also, bleib stehen, dein Reifenalter. So, ne, so ist die Aussage. Da ist ganz oben in der Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung oder in den ersten Kommentar oben angepinnt ist der direkte Link. Mhm. Oder ihr geht, könnt googeln Weststadthalle Essen und scrollt dann auf, geht dann auf Punkt Events und scrollt dann runter bis 8.12. kommt und dort seht ihr unser Logo und dort könnt ihr die Tickets erwerben. Genau, das geht auch. Genau. Und ich habe von sofern noch ein bisschen was ist Hoffnung, Alter? Ich habe immer diesen Erfolgsdruck, Dings, Nervosität, Scheiße. Guck mal, es kommt noch die, heute sind Leute, die unser Podcast hören, die sagen, ey, wir haben ja Bock, das Ganze live zu sehen. Dann ja. Vielleicht auch mal mich live zu singen zu hören. Du singst ja auch mal live. Es wird so ein lustiger Abend. Ich habe einfach Ja gesagt, ich Idiot. Also. Ja, es wird so ein lustiger Abend, wenn ihr Bock habt zu lachen. Kommt dahin. Guck mal, dann kommt noch die, also heute die Leute, die das jetzt hören, die Bock haben, holen sich noch ein Ticket. Und dann darf man nicht vergessen, wird es wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen mehr Follower meiner Wenigkeit zugeschustert, wenn die Asphalt-Cowboy-Staffel rauskommt. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die kommt aber noch vor dem Event, hoffentlich. Die kommt natürlich vor dem Event. Die kommt Ende diesen Monat, Anfang nächsten, glaube ich. Ja. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir ausgebucht werden. Ob wir danach noch eine zweite Veranstaltung machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist ein Hardcore-Risiko. Ja, ja, ja. Mal gucken. Aber, und was auch sehr viele Leute wahrscheinlich steht auch im Titel, lass mich die letzten 12 Minuten noch kurz in Eigenregie kurz noch was klarstellen. Mhm. Es gab ja ein bisschen Streit meiner Wenigkeit wieder. Ich bin ja der streitbare Kai. Besser du als ich. So. Ich will da kurz noch was zu sagen, weil so viele Leute da immer nachfragen und ich so viele Nachrichten bekomme, dass ich schon die DMs gar nicht mehr aufmache. Ich habe halt auch gesagt, dass ich auf diesem Live-Konzert Helden der Straße, das Lied, was Tinker rausgebracht hat, covern werde. Mhm. Und der eine oder andere hat halt nicht verstanden, was ich mit diesem Lied zu tun habe. Also A, habe ich das Lied mitgeschrieben und das Lied war für mich geschrieben. Jetzt gab es halt Streitigkeiten mit der Plattenfirma. Da könnt ihr auf meinen TikTok-Kanal, wenn ihr auf meinen TikTok-Kanal geht, habe ich ein 10-Minuten-Video darüber. Da habe ich die ganze Rahmenbedingung erklärt. Das heißt, ich will es jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ich möchte aber sagen, dass ich halt dieses Lied, weil viele mir geschrieben haben, sie möchten das Lied mit meiner Stimme hören, weil es ja auch für meine Stimme geschrieben wurde. Es ist ja ein Rocksong. Und Tinker, die Kommentare sind halt eindeutig, ist halt nicht ein Lied, was sie hätte singen sollen. Abgesehen von der Freundschaft, die wir hatten. Die jetzt damit natürlich auch beendet ist. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, das Ganze zu covern. Und rechtlich kann man mir dann nicht an die Karre pissen, weil das ist die künstlerische Freiheit. Du kannst covern, da brauchst du nicht meine Genehmigung für. Und da werde ich diesen Event auch für nutzen. Das heißt, auf diesem Event werde ich Helden der Straße mit meiner Stimme singen. Und der Dave, was Rainer gerade angesprochen hat, der das Ganze filmt, das wird als Musikvideo dann veröffentlicht. Und auch auf meinem Spotify mit meiner Stimme als Coverversion. Also für die Leute, die hoffen, dass ich das mal original rausbringe, nicht, aber als Coverversion. Vielleicht hilft das den einen oder anderen, dass sie sagen, okay, jetzt das sieht ganz cool. Mhm. Und Deutschlandpremiere Blutige Straßen. Jetzt am 14.09. kommt ja Fuhrmannseid raus, mein neues Lied. Mhm. Und im Dezember werde ich die Deutschlandpremiere, werde zum ersten Mal dann Blutige Straßen, das ist das neue Lied, was dann im Dezember rauskommt, dann auch dort performen. Ja. Also wer darauf Bock hat, nur kurz, by the way, das wird da noch stattfinden. Ja, und wo wir gerade bei deiner Musik sind, hin und wieder erreicht mich dann tatsächlich mal eine DM von wegen, ja, in deiner Playlist läuft das Lied Seite an Seite und darfst du das überhaupt? Kai, kannst du da mal ganz kurz was zu sagen? Warum nicht? Danke. Ja, da läuft ja sonst eine andere Musik in meiner Playlist und also Country und all sowas. Und dann ist halt dein Lied da drin und dann denken viele, hey, dafür hast du die Lizenz nicht. Und ja, das ist ja Quatsch. Ja, das ist ja Quatsch. Es ist ja öffentlich gelistet. Natürlich darf man das. Also es ist überall, du darfst es auch in dein YouTube-Video reinpacken, allerdings kriegst du dann keine Monetarisierung hin. Das heißt, du verdienst mit dem YouTube-Video kein Geld. Aber das liegt an meinem Label, worüber ich meine Musik jetzt rausbringe. Das heißt, die striken das dann. Ja, genau. Beziehungsweise, also dir passiert nichts, nur du kannst, verdienst halt hast dann keine Werbeeinnahmen mehr. Nö. Aber du kannst meine Musik verwenden. Birum Larum Löffelstiel, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man meine Sachen verwendet und hin und her, meine künstlerischen Sachen oder wenn man Videos, ich hatte jetzt so einen Kandidaten, den musste ich zweimal sperren lassen bei TikTok, mit TikTok direkt Kontakt gehabt, weil der meine Videos kopiert hat und bei TikTok hochgeladen hat, ohne mich da zu verlinken, ohne irgendwas. Da kenne ich auch einen von. Echt? Bei dir auch? Ja, bei mir auch, ja. Der hat das zweimal gemacht und beim ersten Mal TikTok anschreiben hat es gar nichts gebracht, so überhaupt nicht. Ja, und ist halt schwer. Genau, beim zweiten Mal sind sie dann wenigstens tätig geworden und haben die Videos gelöscht. Und da habe ich den jungen Mann selbst angeschrieben. Ich sage, Alter, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn du meine Sachen verwendest. Aber dann frag wenigstens vorher oder verlinke mich wenigstens. Ja. Richtig. Und ich habe auch... Ja, erzähl weiter, entschuldige bitte. Ja, nee, und er hat dann tatsächlich geantwortet. Ich dachte, der ist denn jetzt völlig angepisst und blockt mich überall, wo es nur geht. Aber nee, der hat geantwortet und hat tatsächlich gesagt, okay, tut mir leid, mache ich. Und damit bin ich absolut fein. Ich habe auch kein Problem damit, nochmal da draußen, wenn jemand Bock hat, meine Videos so in 3-4 Minuten Sachen zu schneiden und ich habe ja, glaube ich, über 500 Videos auf meinem Kanal, dann schreib mich gerne bei Instagram an, dann darfst du das gerne, aber du verlinkst mich gefälligst und dann kannst du gerne meine Videos verwenden. Ich strike dich auch nicht, aber du musst mit mir drüber reden. Ja, genau. Das ist aber das Problem ist, was er gemacht hat, und das ist ja das, ich habe ja einen Freund, der ein sehr, sehr bekannter TikToker ist, der über 3 Millionen Follower hat und bla bla bla. Der hat auch gesagt, Alter, es geht gar nicht, weil er hat sich dann auch so genannt wie ich. Oh, wow. Er hat sich dann German Truck Driver genannt und hat auch mein Profilbild reingemacht. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, Digga, das geht so nicht. Das kannst du nicht machen. Ja. Aber wenn jemand da draußen ist und sagt, ey, ich würde gern, keine Ahnung, TikTok-Content und habe aber keinen Bock selber vor die Kamera und ich würde gern Videos von mir nehmen, kannst du mich gerne anschreiben bei Instagram. Wenn du mich verlinkst und dich nicht so nennst wie meine Wenigkeit und dich nicht als meine Person ausgibst, können wir darüber reden, ist gar kein Problem. Natürlich, das ist ja aber das, was ich auch immer sage. Ja. Aber nicht faken. Und ich habe da ja in der nächsten Podcast-Folge, werde ich gerne drüber reden, dass ich ja zwei Leute angezeigt habe. Oha, okay. Und die sind jetzt auch ausfindig gemacht worden, also die Polizei Göttingen hat da gute Arbeit geleistet. Also Leute, lasst mich das mal kurz am Rande erwähnen. Das Internet ist schon lange kein rechtsfreier Raum mehr. Nee. Und glaubt man ja nicht, dass ihr euch hinter irgendwelchen Accounts verstecken könnt. Man kann euch finden. Und das hat die Polizei jetzt gemacht. Die Polizei hat denjenigen vorgeladen. Er ist nicht hingegangen. Musst du auch nicht, wenn die Polizei dich vorlädt übrigens. Aber die Staatsanwaltschaft, wenn die dich vorlädt, ja, dann weil das hat die danach, danach hat sie das nämlich gemacht. Also er hat danach ein DIN A4-Blatt hingeschrieben, dass er keine Zeit hatte und bla bla. Mhm. Und der Staatsanwalt, der jetzt auf Eigeninitiative den ganzen nachgeht, der hat dann gesagt, Sie kommen jetzt da bitte hin, ansonsten werden Sie per Haftbefehl, per Polizei hierher geholt. Mhm. Und dann musste er da Rede und Antwort stehen und hat es ja vorher alles geleugnet. Und ich sag mal so, ich teaser mal an, es gibt danach ein Video, wenn das Verfahren durch ist, gibt es ein Video. Aber ich sag dir nur ganz kurz, ich hab die Protokolle gelesen, mhm. weil mein Anwalt Akteneinsicht gefordert hat und ich habe das gelesen. Pass auf, dann kommt er da hin und sagt, er kennt diesen German Truck Driver gar nicht. Also er hat mein Video angeguckt und hat mich beleidigt aufs Tiefste. Mhm. Aber er kannte mich angeblich nicht. Ah. Kommt aber aus derselben Branche übrigens. Ah, okay. Mhm. Ja, so, es ist so, allein das ist schon so, wirklich so weit weg, wo man denken kann, alles klar, du kennst mich nicht. Du guckst mein Video, kommst aus der Szene, aber kennst mich nicht. Ja, ja. Entschuldige bitte. So, und dann hat der Polizist bei der zweiten Befragung ihnen gesagt, ja, sie haben doch den Herrn German Truck Driver als Punkt beleidigt und betitelt. Mhm. Und dann meinte er, das hätte es niemals gegeben und hin und her. Und dann hat dieser Cop den Laptop umgedreht, ja. weil das Blöde war, die Herrschaften haben das live gestreamt und es wurde aufgezeichnet. Oha, okay. Und dann hat er den Laptop umgedreht und hat die Video, die haben das Video schon runtergenommen, aber es wurde vorher gespeichert. Mhm. Und dann hat er den Laptop umgedreht und hat seinen eigenen Stream angemacht, wo er mich beleidigt und dann... Ja, was willst du denn dann noch sagen? Also wenn der Polizist dann dein eigenes Video abspielt, wo der Typ mich beleidigt und du sagst im Voraus, nee, ich kenne den gar nicht und ich habe den nicht beleidigt und dann wird das abgespielt. Also diesen Blick von dem Typen, als der Polizist den Laptop umdreht und auf Play drückt, den hätte ich gern gesehen. Junge. Also Alter. Da zweifle ich an seiner geistigen Reichweite. Also, Junge. Ja, da gibt es ja noch so ein Ding, pass auf, das muss ich noch ganz kurz. Pass auf, Rainer. Mhm. Das ist so geil. Also er hat mich nur in einem Punkt beleidigt, was gar nicht so schlimm war. Aber sein Kumpel, der quasi über Ton zu hören war, nicht zu sehen, sondern nur über Ton, der hat mich wirklich aufs Übelste beleidigt. Also wirklich. Scheiße. Pass auf. Und jetzt sagt der Dude, der da sitzt, der YouTube-Kanalbetreiber, sitzt vor diesem Polizisten und der Polizist fragt ihn, ist das Ihre Stimme, die den German Truck Driver mit den und den und den und den und den Worten betitelt. Mhm. Und dann sagt er, nein, das war ich nicht, das war mein Freund. Mein Kumpel. Und den auch mal angeschissen. Nee, pass auf. Und dann sagt der Polizist, Digga, dann sagt der Polizist zu ihm, ja, wie heißt denn Ihr Freund? Weil den müssten wir ja dann schon, ne? Der ist ja dann Beschuldigter wegen Beleidigung und bla bla bla. Also, wie heißt denn Ihr Freund? Und dann sagt der Typ, das möchte ich nicht sagen. Und dann fragt der Polizist, ja, warum möchten Sie denn den Namen Ihres Freundes nicht sagen? Und dann sagt er, ich nenne jetzt irgendeinen Fake-Namen. Ja. Ja, ich möchte erstmal mit Konstantin persönlich drüber sprechen, bevor ich seinen Namen sage. Ja, okay. Und dann sagt der Polizist, ach, Konstantin heißt. Junge. Also, ich hab's alles gelesen, das ist so geil. Das ist so geil. Dicker, wie blöd kannst du eigentlich sein? So, wenn wir beide sitzen würden und du wärst derjenige, der jemand beleidigt hat, und der Polizist fragt mich, ja, wie heißt denn Ihr Freund? Und dann sage ich, nee, ich muss das mal mit Rainer drüber sprechen, ob ich seinen Namen sagen darf. Ja, also. Junge, was gibt das denn für Leute, ey? Das. Und ganz kurz, warum ich dem Ganzen nachgehe. Also, dass wir beleidigt werden irgendwo im öffentlichen Raum, ist ja mittlerweile heutzutage immer noch leider noch gang und gäbe. Ja. Der Grund ist, warum ich den, ich weiß ja, wer die sind. Ich habe ja die Identitätsfeststellung, ist ja schon, außer der Freund, das ist noch nicht durch, aber er ist schon durch. Und der Grund ist, ich kann nicht verstehen. Natürlich kannten die mich. Ja. Sonst würde er ja gar nicht auf mein Video gehen. Ja, klar. Und die Chancen, dass man, wenn man im LKW-Bereich irgendwo ist und auf YouTube unterwegs ist und dann German Truck Driver nicht irgendwo kennt, ist also, ich sag mal, fast nahezu null. Also irgendwer hat von mir irgendwo schon immer gehört, wenn du in der Branche bist und auf YouTube unterwegs bist. Naja, das ist so. Und der Grund, warum ich da so sauer drüber bin, ist, dass ich eine Hinweis von YouTube bekommen habe auf eine Copyrights-Verletzung. Ich habe gesehen, okay, da benutzt hat jemand ein Video von mir angeschaut. Mhm. Und ich habe mich einfach gefreut, dass Leute auf ein Video von mir reacten. Ja. Und ich gucke mir das an und ich werde auf einmal komplett durchbeleidigt. Und der Grund, warum ich da so hinterher bin, ist folgendes. Also wenn du mich schon nicht leiden kannst, dann ist es okay. Ich kann auch nicht jeden leiden. Nee, genau. Aber wenn du mich nicht leiden kannst, dann guck doch kein Video von mir öffentlich und beleidige mich dann von A bis Z. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber so ist es in den Streams ja auch, ne? Da kommen die Leute rein, finden dich dann offensichtlich scheiße. Das ist ja auch völlig okay. Aber fangen an, dich dann durchzubeleidigen, anstatt dann einfach zu gehen, so, ne? Es ist besser geworden. Vielen Punkten besser geworden, auch musikalisch. Als ich Ska Ska Skania rausgebracht habe, habe ich den größten Shitstorm meines Lebens kassiert. Also ich habe noch nie, drei Tage, glaube ich, kein Internet mehr angemacht. Ich habe drei Tage kein Internet mehr angemacht. War aus. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da los war. Das wäre gut gewesen, dann wäre das nicht. Ich war damals leichtsinnig, um auf dieses Lied nochmal rauszugehen. Also, damals hat mein damaliger Manager gesagt, hey, willst du nicht Musik machen? Und ich fand das einfach so als Spaß. Alter, wie cool, ich habe ein Lied, was ich rausbringe. Ja, geil. Ja. Also ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. So, ich habe mir auch nichts dabei gedacht, dass das Lied Ska Ska Skania heißt und über Skania explizit, dass es die beste Marke suggeriert, was sie nicht ist. Und ich habe mir auch in dem Moment überhaupt nichts dabei gedacht. Und ich habe dann dieses Musikvideo gedreht, was auch nicht das Beste war, und hab das rausgebracht und hab mir auch zu dem Zeitpunkt, wo ich es rausgebracht, ich meine das wirklich ernst, nichts dabei Böses gedacht. Ich hatte einfach nur Spaß an der ganzen Geschichte. Mhm. Was dann aber los war, und heutzutage würde ich halt verstehen, es gibt ja MAN-Fans, es gibt Iveco-Fans, es gibt DAF-Fans, es gibt Mercedes-Fans, Volvo-Fans und so weiter. Und ich singe über eine Marke, wo ich sage, das ist der beste LKW quasi. So, und dann halt noch Partyschlager. Ich habe niemals damit gerechnet, was dann auf mich einschlägt. Das glaube ich. Rainer, ich sag dir ganz, ich meine das wirklich ernst, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich mache einfach nur mal ein Lied. Wie geil ist das? Ich mache mal ein Lied so. Ja, klar. Das ist halt Partyschlager. Partyschlager kann jeder, kannst du auch. Also ich hab Ska Ska Skania auch nicht gefühlt, bin ich ganz ehrlich. Ja, verstehe ich. Fühle ich auch nicht. Aber es gibt so viele, Digga, es fühlen immer noch so viele. Ich aber Gänsehaut ganz woanders. Alter, und Fuhrmanns Alt ist auch ein Megalied. Ja. Aber das werdet ihr alles live auf dem Event sehen, denke ich. Also und demnächst hören. Kommt ihr in 14 Tagen raus. Ja, genau. Und jetzt sind wir schon in der ersten Folge durch. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alle abgeholt haben. Ich hoffe doch, ne? Ich hoffe doch, ne? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich keine Meldung mehr, wann geht denn der nächste Podcast los und so. Genau, wir legen jetzt wieder los und wir sind jetzt nach der Sommerpause ein bisschen unbedarft jetzt hier reingegangen. Hoffentlich haben wir jetzt euch nicht zu gelangweilt. Lasst gerne bitte eine Sternebewertung bei Spotify da, das wäre ganz nice, das supportet uns. Natürlich werden wir nie in die Spotify-Trends kommen, weil wir eine Randgruppe sind. Wir sind einfach... im nächsten Podcast möchte ich gerne ein bisschen, ich habe mir ja auch was aufgeschrieben. Die Gruppe sind wir die erfolgreichsten, wollte ich nur mal sagen. Ehrlich? Ja. Okay. Ich hab mir extra noch ein Thema aufgeschrieben, warte mal. Gucken, ob ich das, lass mich das ganz kurz zum Schluss noch. Okay. Ganz kurz, 10 Minuten. Auf. Kein Ding. 10 Minuten. Ich habe einen anderen Podcast gehört. Ich höre gerne das Podcast von Martin Rütter, obwohl der immer gefühlt immer im Stimmbruch ist, weil ich halt so ein hundeaffiner Mensch bin, höre ich das halt sehr gerne. Und der hat eine Geschichte von Hella von Sinn erzählt. Und zwar gibt es ja in Köln den Friedhof, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da gibt es einen Friedhof, wo sehr viele Prominente liegen. Mhm. Und ich wollte damit einfach mal... Shoutout an Martin Rütter, seinen Podcast, was ich sehr liebe, senden. Und ich kann's, und da, das ist unser Problem in Deutschland. Das symbolisiert das Problem in Deutschland. Pass auf. Auf diesem Friedhof, wo sehr viele Prominente liegen, unter anderem auch Dirk Bach. Ja. Ein sehr guter Freund von Hella von Sinn zum Beispiel. Und auch andere Personen. Der Willi Milovic liegt da auch, glaube ich. Genau. Ja, weißt du, wie der Friedhof heißt? Nee, ich komme nicht drauf. Ich überlege schon die ganze Zeit. Aber okay. Okay, egal. Das, ja. Und auf diesem, kennst du die Geschichte mit der Bank? Nee, zumindest bis jetzt noch nicht. Okay, pass auf. Viele der Besucher, die da die Person des öffentlichen Lebens besuchen und also auch andere Prominente oder bla bla hin und her, haben sich irgendwann eine Sitzgelegenheit mit auf dem Friedhof genommen, so eine einfache Holzbank und haben die quasi an den Weg hingestellt vor diesem Grab, damit man, wenn man da sitzt, sich hinsetzen kann und einfach ein bisschen nachdenken an diesen Menschen denken kann und da ohne da dumm rumzustehen. Mhm. Unter anderem hat das auch Heller von Sinn gemacht, hat eine Bank mitgenommen, hat das an den Weg gestellt. Also nicht im Weg, dass man drumherum gehen muss, sondern an Wegesrand. An den Weg. Mhm. Genau, vor diesem Grab von Dirk Bach, weil sie wahrscheinlich da öfter sitzt, weil es ein sehr persönlicher Freund von ihr war und sie wahrscheinlich immer noch sehr traurig ist, dass der von uns gegangen ist. Mhm. Und eines Tages hat sich die Friedhofsorganisation da oder die Friedhofsverwaltung gedacht, nee, also das geht so mit diesen Bänken nicht. Das entspricht auch nicht dem Friedhofs-Blablabla-Gesetz und hat die Banken entfernt. Oh wow. Weil's im Gesetz weil das steht halt in keinen Statuten in Deutschland. Oh. Du darfst halt auf dem Friedhof nicht eine Bank hinstellen. Weil das hat die. Das hat der Friedhof nicht selber organisiert. Es ist nicht offiziell, sondern es hat irgendjemand da eine Bank hingestellt, wo Leute sich draufsetzen. Mhm. Und das ist halt nicht offiziell und haben dann die Bank entfernt. Junge, Junge. Und da fange ich schon mal dran zu denken. Und das ist unser Problem in Deutschland: dieses bürokratische Denken. Ich meine, wen zum Fick stört eine Bank, wo Leute sich draufsetzen können? Sag mal ganz im Ernst. Ja, das weiß ich auch nicht. Also. So, und da kommt halt das Geile, Heller von Sinn hat immer noch eine Macht und Heller von Sinn hat auf ihren Kanälen sich so dermaßen darüber aufgeregt und diese Friedhofsverwaltung angezählt und hat gesagt, sag mal, was stimmt mit euch eigentlich nicht? Das ist doch kein, ich habe ja keinen Kaugummiautomaten, so sage ich immer in meinen Worten. Sie hat ja keinen Kaugummiautomaten oder einen Greifautomat dahingestellt, sondern so einfach eine Bank, damit man sich hinsetzen kann vor dieser Grabstätte, damit man ein bisschen nachdächtig dem Menschen gedenken kann. Und ihr nehmt das einfach weg, weil es einfach nicht offiziell ist und ihr nicht, also sag mal, es ist doch keine Gefahr für Mensch und Leben, sag mal, spinnt ihr. Nee. So. Und der Druck war dann so groß, dass die Friedhofsverwaltung diese Bänke wieder hingestellt hat. Richtig so. Finde ich gut. Finde ich auch sehr gut. Das ist mal ein Beispiel für Menschen mit Reichweite, die wirklich für sinnvolle Sachen einsetzen. Und ich wollte das einfach nur deswegen erzählen, ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Weil das symbolisiert das Problem bei uns in Deutschland. Ja. Ist klar, Gesetze, Richtlinien müssen wir haben, aber wir sind so überbürokratisiert. Ja, ist so. Damit vernichten wir uns selber. Ist so. Und so, sag mal ehrlich jetzt, mal unter uns beiden, Rainer. Mhm. So ein Kackverwaltungstyp da drin, wenn der auf die Idee, der sagt, das ist jetzt so eine Bank, der weiß ja, wozu die Bank da steht. Ja, klar. Kann man denn auf die Idee kommen und sagen, nein, das ist offiziell nicht abgesegnet, diese Bank wird entfernt. Ich glaube, er weiß ja um den Sinn dieser Bank. Ja, ja, klar, natürlich, jeder weiß um den Sinn. Aber ich denke, das ist zu viel Langeweile. Der hat zu wenig zu tun und das ist der Grund, glaube ich. Der würde unseren Job niemals machen können. Das, ich glaube nicht. Nein. Weil im Gegensatz zu viele sagen, dass LKW-Fahrer alle dumm wie Brot sind hin und her, die beherrschen ihren Job so perfekt. Ja. Das könnte der eine oder andere draußen nicht, weil es gibt noch so viele Punkte, die man in diesem Job machen muss. Ja. Unter anderem fleißig sein. Das stimmt, ja. Lass uns jetzt das mal mit meiner Tour jetzt nicht mehr so, aber es war ja auch mal anders. Ja, und lass uns das mal für die nächste Folge aufgreifen. Ja, ja gerne. Dass LKW-Fahrer Freunde, nicht nur Fahrer sind. Ne? Ja, Freunde, das war Folge 25. Wir sind back aus dem Urlaub und bitte holt euch Karten, kommt zum Live-Event, denn da erlebt ihr uns live. Richtig, genau so sieht's aus. So, okay. Der Papa muss jetzt in 20 Minuten live gehen. Ja, Attacke. Mhm. Und dann wünsche ich euch auch einen schönen Start in die Woche und lasst euch nicht ärgern. Genau. Und wir hören uns dann zur Folge 26 wieder nächste Woche. Ganz kurz, was so faszinierend ist? Die meisten denken jetzt, weil Tinker hier mein Lied genommen hat, Helden der Straße, ne? Dass wir deswegen das Podcast Helden der Straße genommen haben. Das ist ja völlig random. Also Helden der Straße war... Das Lied lag ja immer noch in der Schublade, bis ich gesagt habe, lass das Helden der Straße nennen. Ist auch faszinierend, oder? Weißt du, was das Witzige war, was mir eingefallen ist? Weil wir haben doch einen Podcast-Namen gesucht. Ja. Und da war das so, dass ich dann gesagt habe, ey, wie ist mit Helden der Straße? Und da hast du gesagt, ey, geil, so ein Song kommt von mir raus tatsächlich, der genau so heißt. Das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das so gesagt? Ja, das hast du so gesagt. Und das ist jetzt schon fast, ach, wie lange ist das schon her? Boah, ich müsste jetzt lügen, also definitiv über ein Jahr. Krass. Ja. Genau. Und daher? Da habe ich mich sofort dran zurückerinnert, als es da mit Tinker und Ich habe mich da aber wirklich, was die Öffentlichkeit angeht, wirklich zurückgehalten. Ich habe da natürlich meine Meinung drüber. Du brauchst dich da nicht einmischen, misch dich da nicht ein. Genau, richtig. Ich will mich da raushalten und. Nein, hat mit dir nichts zu tun. Das ist ja meine Sache. Ganz genau, so sieht's aus. Genau. Das ist auch meine Sache und da hast du auch nichts drin verloren und ich brauche da auch keine Solidarität, dass du sagst, stellst dich an, positionierst dich an meiner Seite. Das Ding kämpfe ich alleine durch. Ja, ja. Aber geil, dass du das immer sagst. Ja, mit diesen Worten von Rainer, Helden der Straße, back aus dem Urlaub. Schaltet weiterhin ein, folgt auf jeden Fall diesem Podcast, lasst auf jeden Fall eine Sternebewertung, am besten 5 Sterne, und kommt zum Live-Event im Dezember. Es würde uns freuen, euch live zu treffen. Genau, so sieht's aus. Wir wünschen euch eine angenehme Fahrt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Macht's gut.